Und jetzt. Und jetzt. 30 Minuten Marabu-Musik. Nur auf Radio Marabu. Europe's Alternative Music. I thought I saw you in the battleship, but it was only a look-alike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close. Close enough to be your ghost, but my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift hole. Yeah, I let him go the wrong way round. I smelt your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. Parrot's beak, messing with the smoke alarm. It was too loud for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name. Tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your Monkeys, Cornerstone, 30 Minuten Radio Marabu sind eröffnet und Bücher geht's in dieser Stunde, denn ich habe einen guten Gast. Guten Tag, ich grüße die Hörerinnen und Hörer, guten Tag. Ich grüße die Hörerinnen und Hörer vom Sender Marabu und freue mich, dass Sie mir jetzt zuhören wollen. Wollen wir. In 30 Minuten, dann sprechen wir über seine Bibliothek in Merseburg. Am Rande unseres Interviews erzählte er mir, dass er russische Filme, sowjetische Filme mag. Und jetzt habe ich eine Platte, die so ein bisschen russisch klingt von der Atmosphäre. Das sind die Last Shadow Puppets, The Age of Understatement. Your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. Walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind. throw a feather boa in the road. If she thought that it would set the scene, unfittingly dipped into your companions, enlighten them to make you see. And there's affection to rent, the age of the understatement, before the attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart, affection to rent, the age of the understatement, before this attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Before my mind can get too reckless, the idea of seeing you here is enough to make the sweat go cold. Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. In der Luft da lag ein Bersten, Hoffnungen ins Nichts gespannt. Schatten auf den Herzen und die Nacht war lang. Ich weiß jetzt, warum ich hier bin. Stell mich in den Strom der Zeit, auf meinem Weg durch all den Irrsinn zwischen Lust und Leid. Ich war zu lange allein und hab darüber nachgedacht, woher die Trauer kam und was uns wieder glücklich macht. So ging ich über Berg und Tal, komm und träum den Traum nochmal. Komm, um dir zu sagen, lass uns Liebe sein. All das stille Sehnen tief in uns, einsam sein ist keine Kunst. Ich weiß, für mich muss es Liebe sein. Alles ist in sich vollendet, alle Tränen sind geweint. Ich seh zu, wie das Blatt sich wendet und hab dich gemeint. Auf dem Sprung im großen Ganzen, Freude ist für jeden schön. Ich will wieder mit dir tanzen und dich lachen sehen. Ich hör den Himmel singen und hab genug vom Traurigsein. Und wenn Musik erklingt, dann weiß ich, ich bin nicht allein. So ging ich über Berg und Tal, komm und träum den Traum nochmal. Komm, um dir zu sagen, lass uns Liebe sein. All das stille Sehnen tief in uns, einsam sein ist keine Kunst. Ich weiß, für mich muss es Liebe sein. Und manchmal wird das Herz so schwer zwischen weiten Nächten, und die Tage wüst und leer ziehen an dir vorüber. Und du siehst das Ende nah, Fehler, die sich rächten und deine Lebenslügen wahr. Dann musst du wissen, was du willst für dein Leben. Tag. Komm und träum den Traum nochmal. Komm, um dir zu sagen, lass uns Liebe sein. Alle stille Sehnen tief in uns. Einsam sein ist keine Kunst. Ich weiß, für mich muss es Liebe sein. Marabou. Hi, this is Anthony, and you're listening to Marcel Fischer. Only someone will take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between lies in no way. Well, I don't want to be the one left in there left in there. There's a man on the horizon. He said, go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my head? So it's hoping I will not drown or paralyze in life. And God saying I don't want to go to the sea's watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Nothing's too old when I'm Marabou 70s. Wann lief das letzte Mal im Radio? Ein handverlesener Marabou Oldie, das war ein Pavlos Stock aus den 70er Jahren mit Julia. Jetzt Franz Ferdinand mit ihrer aktuellen Single Live Alone. Wird 25 Jahre. Feiert mit. Das ist doch was. Frank Spilker hier von den Sternen. Ihr hört unsere aktuelle Single Deine Pläne hier auf Radio Marabu. Deine Pläne stehen. Du solltest meine sehen. Du solltest meine sehen. Du solltest meine sehen. Du solltest meine sehen. Du solltest meine sehen. Du solltest meine sehen. Du solltest meine sehen. Eine Pläne aus der EP Der Riss, das waren die Sterne und Frank Spilker von den Sternen ist demnächst zu Gast hier auf Marabu. Franz Ferdinand, davor Pablo Stock, Anthony and the Johnsons, Devendra Banhart, Jochen Diestelmeier, The Last Shadow Puppets und die Arctic Monkeys. Das waren 30 Minuten Nonstop Marabu und die nächsten 30 Minuten sind komplett reserviert für Peter Sodann und seine Bücher. Hört ihr uns auf Radio Marabu, Kurzwelle 6220, dann schreibt Empfangsberichte Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Bellen, Deutschland. Besucht unsere Homepage www.radiomarabu.de. Radio Marabu. Established 1984. 1984. Vor 25 Jahren wurde Radio Marabu gegründet. Ich bin Achim Bleuel, für die Marabu-Chronik verantwortlich. Hört gleich einen Ausschnitt unserer Geschichte. Täglich von 9 bis 10 Uhr. 23 Uhr bis 24 Uhr. www.kultradio.eu. Die Marabu-Geschichte 1998. Mit den EMC-Musikcharts hatten wir eine neue Indie-Hitliste im Programm. Ermittelt wurde sie von der Musikagentur Guardian. Deren Chef Andrew Campbell war in jeder Ausgabe am Telefon und sprach mit DJ Marcel Fischer über die neuesten Themen. Für die Show wurde damals ein eigenes, aufwendiges Jingle-Paket produziert. Marabu-Geschichten aus dem Jahr 1998. Euer Chronist Achim Bleuel. Hört Marabu täglich via Kultradio Berlin. 9 bis 10 und 23 bis 24 Uhr sind wir on air mit den neuesten Programmen. www.kultradio.eu. Über 400.000 Bücher aus der DDR stehen gleich im Mittelpunkt hier auf Radio Marabu. Radio Marabu. Die Wahl. Alle Parteien meinen, ja, also, wir fordern, vielleicht kann sein, möglicherweise, und das bis nächsten Mittwoch, vielleicht kann sein, möglicherweise, und das bis nächsten Mittwoch. Die Wahl. Radio Marabu. Ja, hier sitze ich nun mit Peter Sodann zwischen Tausenden von Büchern. Bitte erzählen Sie mir über Ihre Sammlung. Ach Gott, das ist ein Leidensweg eigentlich bis jetzt. Aber 1989 war für meine Begriffe eine der größten Büchervernichtungen, die es überhaupt gibt. 1989 kam ein kleines Mädchen zu mir, ungefähr im Alter von 12 Jahren, und sagte, ihre Eltern schicken sie, ich möchte doch bitte mal zur Bibliothek der Gewerkschaft gehen. Bin ich auch hingegangen und da standen mehrere LKWs davor und sämtliche Bücher, die in dieser Bibliothek waren, von Aeschylus bis Löst, von Sophokles bis Lenz, von Albert Camus bis Goethe oder alles, was da drin stand in dieser Bibliothek, wurde mit allen Tonträgern, Schallplatten und so weiter, wurden nach Locher auf die Müllkippe geschafft und dort vernichtet. Damals habe ich mir gesagt, jetzt vernichtet man ja dein Leben, denn ich habe ja viele Bücher gelesen und die standen auch in dieser Bibliothek, und habe ich mir gesagt, ab jetzt sammelst du alle Bücher. Alle Bücher ab 8. Mai 1945, das war und ist der Tag der Befreiung gewesen, bis zu Schabowskis ein zweitvernünftigsten Ausspruch seines Daseins, die Mauer ist gefallen. Er wusste gar nicht, was er da eigentlich sagt, glaube ich, bis heute. Und diese Bücher, nun ja, steigern sich und viele Bibliotheken sind geschlossen worden. In den Bibliotheken, die noch vorhanden sind, legt man natürlich Wert immer auf neue Bücher. Und dadurch müssen die alten raus. Und so wird man vielleicht in 10 Jahren kaum noch ein Buch aus der damaligen Zeit entdecken können in den Bibliotheken. Und deshalb sammle ich sie. Der Grund dahin ist, möchte doch schon mal sagen, dass wir in der DDR ein Leseland waren, da wir nicht reisen durften, zumindest nicht in die westlichen Gefilde. Und und dann werden die Historiker in irgendeiner Weise, die jetzt das Sagen haben, vielleicht anders schreiben. Unsere Kindeskinder, die Söhne fragen meist die Väter nicht, aber die Enkel, die fragen dann schon den Opa, weil er ein bisschen schlapper geworden ist. Ja, oder nur keine Karriereängste mehr haben muss, in dem Sinn, er hat sein Leben zwar noch nicht zu Ende gelebt, aber er wird doch ein wenig zur Seite geschoben, wie wir das heute weiß. Und die Enkel werden aber fragen, sagt mal, was habt ihr in diesen 50, 40, 45 Jahren gemacht? Die Historiker werden zurzeit keine richtige Antwort darauf geben, aber die Bücher vielleicht. Die Bücher, in denen steht das, was wir erlebt haben. Mal so, das mag sein, aber die Literatur, sind sicherlich auch andere. Ich kenne zum Beispiel also westliche Professoren, die sammeln zum Beispiel also die sogenannte Ausbildungsliteratur von allen Berufen, weil die halten sie für bewunderungswert, was damals in der DDR geschehen ist. Das mag jetzt alles heiter oder lustig oder zweifeln, einige Menschen werden darüber auch zweifeln, aber so ist es nun mal, und nun soll die Bibliothek, in der ich große Schwierigkeiten habe, keiner will sie haben, jeder lehnt sie in einer gewissen Weise ab, bis in die obersten Regierungskreise, wenn ich das sagen darf, und ich verstehe dies nicht. Also, wenn ich jetzt das witzig äußern darf, also dieser Bibliothek geht es im Moment ähnlich wie dem Palast der Republik. Ob er nun steht oder nicht, er muss abgerissen werden. Ob nun Asbest drin ist oder nicht, ich kenne viele Gebäude, die auch Asbest haben, die stehen immer noch. Ja. Also es ist so ungefähr so ein Gedanke dahinter. Also das, was da war, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch wirklich nicht wahrscheinlich. Aber es gibt eben Gedanken, die man benötigt. Es sind vielleicht Gedanken, die sich um das Leben kümmern. Und ich weiß ja nicht, ob der Kapitalismus nun die Endstation menschlicher Beziehung sein soll. Ich glaube, diese Art und Weise geht gar nicht. Was sagen Bücher über ein Land, über eine Gesellschaft aus? Tja, Was gelesen wurde in diesem Land auch? Naja, eigentlich wurde hier alles gelesen, was es überhaupt gab. Ich war gestern zum Beispiel beim Bundespräsidenten und hatte ihm 3 Bücher mitgebracht. Eins von Daniel Granin, das ist ein sowjetischer Schriftsteller. Eins von Albert Camus, das Buch heißt Die Pest. Und eins von Bertolt Brecht, 100 Gedichte. Tja, es ist schwierig mit den dreien. Der eine schreibt über die Résistance, über den französischen Widerstand gegen die Nazis. Daniel Granin schreibt in seinem Land über die Frage der Kunst und über die Frage der Partei, inwieweit ist Kunst eigentlich sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und ich muss sagen, dieses Buch ist ein halbes Lehrbuch über die Sowjetunion. Naja, und Bertolt Brecht muss ich jetzt wohl nicht gerade groß herausstellen, den kennen eigentlich alle Menschen. Ich glaube, eine der berühmtesten Schriftsteller Deutschlands oder fast schon der ganzen Welt. Bücher sind Dokumente des Alltags. Ihre eigene Biografie, Keine halben Sachen, beginnt mit einem Vierzeiler von Erich Kästner. Ja, ich habe diesen Vierzeiler davor gesetzt. Erstens liebe ich Kästner und sehe immer wieder, dass Erich Kästner weit unter Wert geschlagen wird. Und zweitens erinnern sich die Menschen unterschiedlich. Ich stelle das fest. Es gibt zum Beispiel jetzt in dieser Zeit viele Menschen, die sich so erinnern, wie es die Regierung gern hätte. Ja, das ist fast so historisch schon. Und ich habe ganz andere Erinnerungen. Und da schreibt doch Erich Kästner ein Gedicht darüber. Einen kleinen Vierzeiler, den Sie sich ruhig mal anhören könnten. Die Erinnerung ist eine mysteriöse. Macht und bildet den Menschen um. Wer das vergisst, was schön war, wird böse. Wer das vergisst, was schlimm war, wird dumm. Sehr, sehr schöner Vierzeiler. Wir erleben jetzt ein Bild der Geschichtsschreibung gerade zum 20. Jahrestag des Mauerfalls. Entspricht dieses Bild Ihren Erinnerungen, Ihren Vorstellungen? Dieses Bild hier, diese Vierzeiler? Nein, das Bild der Geschichtsschreibung zum 20. Jahrestag des Mauerfalls. Naja, ich glaube, das entspricht nicht meinen Erinnerungen, nicht unbedingt. Weil es gibt so Stilblüten, die bis in die obersten Regierungskreise in ihren Äußerungen gehen. Da die Flut von, von Mitteilungen sicherlich zur Wende sehr groß war und jeder wollte etwas erleben in dieser oder jenen Richtung, dass da auch viel Makulatur darunter ist. Also das muss man nicht alles glauben. Ich habe eben meine Erinnerungen und die sind in einer gewissen Weise ebenso, ich will nicht sagen, also ich, man war ja überall dabei, ich habe die da von links bis rechts alles erlebt, von oben bis unten, habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht, also würde man sagen, ich bin eitel, wenn ich dies alles erzählen würde, aber das ist es nicht. Nein. Also dieses Bild, was jetzt dargestellt wird, selbst von Leuten, die an dem sogenannten Krampf gegen die Regierung teilgenommen haben, erinnern sich sehr unterschiedlich. Bemerkenswert ist, dass es unter denen der Bürgerrechtsbewegung sicherlich Leute gab, die heute nicht mehr zur Geltung kommen. Das sind wahrscheinlich die Ehrlichen. Das kann sein. Diese Bücher entstammen, ja im Kern, so sagen wir das, einer Diktatur, sind de facto komplett der Zensur unterworfen gewesen. Woran ist das sichtbar? Woran das sichtbar ist, das kann ich nicht sagen, ob die der Zensur, also sicherlich waren sie der Zensur unterworfen, aber eine Zensur kann auch nicht alles. Zum Beispiel, wenn ich so also Bücher aus der ehemaligen Sowjetunion sehe, dann fällt die Zensur in Moskau so aus, aber in Georgien anders oder in Tbilisi oder wie das auch immer ist. Also es rutscht doch sehr viel durch. Auch durch eine Zensur und, es sind ja kritische Bücher in der DDR entstanden und die konnte man lesen. Vielleicht ist Selbstzensur ja manchmal auch schlimmer als Zensur. Ja, heutzutage hat man den Eindruck, dass der Journalist, der in irgendeiner Weise schreibt, vorher sein Gehirn einschaltet. Würde ich jetzt meinen Arbeitsplatz verlieren, wenn ich das so und so schreibe? Eine Überlegung. Welche Bücher dieser Sammlung liegen Ihnen ganz besonders am Herzen? Was sind die Juwelen? Ach ne, das kann ich jetzt nicht sagen. Das geht überhaupt gar nicht. Sind ja auch viele. Es sind viele. Also wir haben jetzt auf Lager ungefähr 400.000 bis 500.000 Bücher. Ach Bruno, das ist mein Hund. Stellen ihn vor. Bruno, es ist jetzt sicherlich langweilig für dich, das verstehe ich. Wir spielen gleich Musik, Bruno. Für die Hörer vielleicht auch, die können wir jetzt nicht entscheiden. Aber wir haben ungefähr 500.000 Bände jetzt auf Lager, wo natürlich viele, viele doppelt sind. Bruno, Moment. Er fordert einen Musiktitel ein, den spielen wir von Karat über Siebenbrücken musst du gehen. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd. Und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern wie krank. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber geht. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du über sieben Brücken musst du gehen. Musik hat übrigens in dieser Runde auch Peter Sudan mit ausgewählt. Und ein bisschen, haben wir ein bisschen gesucht. Was war ein Lied, was mir immer gefallen hat, dass der Mensch über sieben Brücken gehen muss, und das ist in Ordnung. Das passt ja auch jetzt zum Thema. Wir waren gerade beim Lieblingsbuch oder bei Büchern, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegen. Ach, das ist schwierig zu beschreiben. Das geht eigentlich gar nicht. Aber ich hatte einen Grundschullehrer, der hat mir alle Achtung abgerungen, und ich muss auch sagen, auch heute noch, deswegen hieß ich auch Bruno Ehrlicher im Film, nach seinem Vornamen. Er hat mir 1986 gewesen sein. Er war ein aufrichtiger Kommunist, aber Kommunist ist jetzt zu viel gesagt, wir hatten gar keinen Kommunismus, ich muss mal nebenbei behaupten, und Sozialismus hatten wir auch noch keinen. Wir haben unter ähnlichen Voraussetzungen gearbeitet wie in der Bundesrepublik, wie in einem kapitalistischen Land, schneller, höher, weiter. Und das ist wahrscheinlich eine der falschesten Lebensformen, die man überhaupt sich wählen kann. Sei es drum. Also dieser Bruno, mein Lehrer, fragte mich 86, warum geht's eigentlich mit uns so bergab, Peter? Wir haben lange gerätselt und haben auch eine Flasche Wein dabei getrunken, das muss ich schon sagen, bis mir irgendwann mal der komische Gedanke kam, sag mal Bruno, du hast doch alles studiert. Ich weiß, dass du mit den vietnamesischen Kindern, dass du die griechischen Kinder betreut hast, die 1950, 51 in die ehemalige DDR kamen. Dann hast du die vietnamesischen Kinder betreut. Dann hast du viele Chilenen betreut und so weiter und so fort. Ich meine, du hast ja auch immer alles studiert. Was hast du denn studiert? Hat er zu mir gesagt, alles, was uns nützt. Und da fiel mir ein, man muss auch mit dem bekannt sein, was einem nichts nützt, damit man weiß, was einem nützt. Das könnte ein Fehler der damaligen Zeit, in der ich groß geworden bin, sein. Auf jeden Fall sammle ich alle Bücher, die uns was genützt haben und uns nichts genützt haben. Und ich hatte einen Freund, Johannes Konrad, er war ebenso Schriftsteller, Satiriker, und er hatte immer gesagt, weißt du was, Peter, meine Kinder, wir hatten uns immer unterhalten, wer mehr Kinder hat und so weiter, ich hatte 4, er hatte erst 3 und dann bekam er nochmal Zwillinge und hatte auf einmal 5, da war ja der Sieger. Und er sagte auch mir gegenüber, also ich lasse meine Kinder alles lesen, alles, jeden Schund, jeden Mist, alles, was sie lesen wollen. Ja, warum tust du denn das? Nach längeren erklärte er mir, damit sie es im Alter nicht mehr lesen. Und jetzt gehen wir mal in den Zeitschriftenhandel. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nichts verbietet, aber eben das Gute auch angeboten bekommt, das Gute zu sehen bekommt. Das ist äußerst wichtig im Leben. Man muss jemanden suchen und jemanden finden, der einen nicht betrügt. Ihr Vertrag mit dem von Ihnen aufgebauten neuen Theater in Halle wurde 2005 nicht verlängert. Da standen die Bücher vorher. Seitdem. Da habe ich angefangen und da hatte ich schon eine kleine Bibliothek gegründet und dieses neue Theater, was ich da gebaut habe, hatte auch genügend Spielraum, also um dort später die gesamte Bibliothek unterzubringen. Und die gesamte Bibliothek wird sicherlich einen Umfang von 450.000 Bänden haben. Bekommen Sie Unterstützung für Ihre Arbeit? Wir haben es vorhin schon gehört, zu wenig, mehr kann es immer sein. Wie sieht es im Moment aus, der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand sieht schlecht aus. Insofern, man hatte mit einem, der Bürgermeister von Merseburg hatte sich angeboten und gesagt, kommst mit deiner Bibliothek hierher, wie er auch die Sitte-Galerie gegründet hatte. Und nun leider ist dieser Bürgermeister nicht mehr da. Was heißt leider, ist er nicht mehr da. Und nun ist die nächste Bürgermeisterei, wie man so schön sagt, nicht an den Büchern interessiert und nun muss ich hier wieder weg. Weil die Bücher, die in einer Turnhalle lagern, ist zu feucht, diese Turnhalle. Und wir können auch lediglich die Bücher, wenn sie katalogisiert werden, aus einer Kiste herausnehmen und in eine neue Kiste hineintun, wo dann draufsteht natürlich, was drin ist. Das ist klar. Ja, wenn ich jemanden finden könnte, der einen ungefähr 800 bis 1000 Quadratmeter großen Saal hat oder irgendwie was anderes, damit sie wenigstens erstmal ganz trocken stehen, der beheizbar ist und nicht viel kostet, denn Geld haben wir auch keins. Na, ich denke schon, ich bin sicher, dass man in 20 Jahren sie benötigen wird. Es ist ja ein gemeinnütziger Verein, so wie wir auch, also ehrenamtliche Tätigkeit. Wie viele Mitstreiter haben Sie? Ach ne, ja Gott, wir haben jetzt ungefähr so an die 40. Das heißt? Es streiten aber nicht alle 40. Ja, also mit. Also ich sage immer, streiten mit Mitstreiter. Ja, also mitstreiten tun, also tut die Leitung, die sich die Mitstreiter auserwählt hat. Im Idealfall, im absoluten Idealfall, was möchten Sie, was soll mit den Büchern geschehen? Sie sollen ja dann irgendwann mal zugänglich sein, auch zu Studienzwecken? Naja, das ist jetzt so. Ich habe mich auch an den Kultusminister der Bundesrepublik gewandt, der aber behauptet, das ist alles nicht nötig, was wir da machen, sondern es reicht, wenn in Leipzig in der Deutschen Bücherei ein Band steht und in der Staatsbibliothek ein Band steht. Sehen Sie mal, wenn jetzt aber irgendwie ein Historiker, ein wirklicher Historiker oder irgendjemand sich mit dieser Zeit, mit dieser Vergangenheit beschäftigen will, der kann ja das nie lesen. Aus dem einfachen Grund, wenn ein Band in der Deutschen Bücherei, der kann er das nur dort lesen. Und wenn sich einer damit beschäftigen will, wir sind ein großes Volk, werden zwar immer kleiner, aber irgendwann auch mal wieder größer, dann kann man sich damit gar nicht beschäftigen, weil es die Bücher nicht mehr gibt. Wir spielen jetzt Karussell, als ich fortging. Thank you. Rücken war die Straße steil. Kehr wieder um, nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß. Kehr wieder um, red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heute wieder fehlt. Als ich fortging, waren die Arme leer. Kehr wieder um, mach's ihr leichter, einmal mehr, nicht so schwer. Als ich fortging, kam ein Wind so schwach, warf mich nicht um. Unter ihrem Tränendach war ich schwach. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Nichts ist von Dauer, was keiner recht will. Auch die Trauer wird da sein, schwach und klein. Radio Marabu, direkt aus der Peter-Soldan-Bibliothek in Merseburg. Wer Sie unterstützen möchte, wie kann er Ihren Verein erreichen? Ja, Merseburg, Goethestraße 5. Klare Antwort. Ich bin jetzt nicht bei mir, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, aber das können wir ja noch irgendwie nachträglich regeln. Sicherlich auch über Ihre Homepage ja, kommt man drauf. Homepage. Wir schreiben es auf unsere Homepage und dann treffen sich alle, die was wissen wollen. Jeder weiß, Sie sind ein politisch aktiver Mensch. Für die Linkspartei ließen Sie sich als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten aufstellen. Sie sagten immer, Sie möchten die damit verbundene mediale Öffentlichkeit nutzen, um Ihre politischen Positionen auch weitergeben zu können. Rückblickend, sind Sie zufrieden? Womit? Dass Sie die Möglichkeit genutzt haben, Ihre Meinung an verschiedenen Stellen im Fernsehen zum Beispiel sagen zu können. Ja, ich hatte doch mal gesagt, dass ich als Tatortkommissar auch gern Herrn Ackermann verhaften möchte. Zum Beispiel, ja. Da ich aber eine in einer Zeitung gelesen habe, dass Herr Ackermann Angst hätte, wenn ich Bundespräsident geworden wäre. Na, da habe ich doch schon was erreicht. Das reicht eigentlich auch. Sie mussten sehr, sehr viel grobe Kritik einstecken und nicht wenig davon war auch absolut respektlos. Haben Sie von der Politik genug oder werden Sie sich weiter einmischen? Das haben Sie das dicke Fell dafür. Also, dass der Mensch politisch tätig sein muss, das weiß ich seit meiner Kindheit. Und ich werde das auch immer bis zum Tode sein. Dass die Journalie also in irgendeiner Weise bösartig ist. Und das weiß ich aber schon von meiner Mutter, denn die hat mir immer zu mir gesagt, Peter, wie der Herr, so's Gescherre. Sie sind ja auch Träger des Bundesverdienstkreuzes und das ist vielleicht sogar auch eine Pflicht. Da muss ich jetzt noch sagen, ich bin aber auch, nicht aus Eitelkeit sage ich das jetzt bloß, damit das mal irgendwie zusammenkommt. Ich bin auch Nationalpreisträger der DDR. Ah ja. Und Bundesverdienst. Wissen Sie was, nach der Wende haben doch viele Nationalpreisträger ihren Nationalpreis zurückgegeben. Aber nur nicht das Geld, was sie dazu erhalten hatten. Haben sie umgetauscht. Wahrscheinlich. Bundesverdienstkreuz, ja. Und wenn man das Bundesverdienstkreuz hat, hat man das ja für Verdienste bekommen. Und also ich denke schon, wenn ich das bekomme, habe ich auch die Pflicht, meine Meinung weiterhin zu äußern und mich an dem politischen Geschehen meines Landes zu beteiligen. Was wir zum Schluss nicht vergessen wollen, zwischen Büchern und Politik, Sie sind natürlich ein Vollblutschauspieler, ein richtig guter und ein Volksschauspieler im Osten auf jeden Fall. Gibt es neue Rollen? Gibt es vielleicht noch einen Film? Naja. Als man gesagt hatte, ich solle nun mit dem Tatortkommissar aufhören, das war ja nicht das erste und letzte Mal, es wurde mir ja öfter angetragen, aber ich habe immer meine gute Pflicht getan und wahrscheinlich auch gut gespielt, wie ich in West- und Ostdeutschland feststellen kann, bei dem Zuschauer. Aber die Herren müssen ja nicht so darüber denken und die Versprechungen, die man dann anschließend macht, wenn man dann entfernt wird, an die habe ich damals schon nicht geglaubt, als man mir das sagte und auf diese Versprechung warte ich aber trotzdem. Aber wahrscheinlich will man, dass ich bis zu meinem, sagen wir mal, 96. Geburtstag, wenn ich dann wackelnd durch die Gegend laufe, warten. Und dann geht's wahrscheinlich nicht mehr. Also ich glaube nicht so recht an, dass große Rollen auf mich zukommen. Eigentlich gar nicht mehr. Aber das ist, ich denke, vielleicht sehr verzweifelnd gesagt. Aber viele würden sich, glaube ich, aber freuen. Wie freuen? Viele Zuschauer auf jeden Fall. Ja, das weiß ich ganz genau, weil ich ja ständig gefragt werde, warum spielen Sie denn nicht mehr? Ich sage, das, was Sie jetzt, aber wir sehen Sie doch noch. Ich sage, das sind die Wiederholungen. Das ist wahr. Aber naja. Es gibt zumindest noch neue ehrliche Bücher. Das habe ich gestern in einer Bücherei gesehen, also in einem Laden. Der Kommissar ermittelt in den Büchern weiter. Können Sie das empfehlen? Haben Sie das gelesen? Wissen Sie, was das ist? Also ja, ich habe diese Bücher gelesen. Die jetzt drei sind schon herausgekommen. Und da muss ich sagen, also ich hab sie alle drei mit großer Freude gelesen. Nicht, weil man damit jemanden ärgern kann, und man ärgert selbstverständlich damit jemanden, also das ist klar, ehrlicher ermittelt weiter. Aber es ist auch zum Beispiel solche Krimis dabei, die den Menschen gefallen würden. Also nicht die sogenannten Revolver- und Auto-Explodier-Kriminalfilme, sondern es sind ganz normale Kriminalfilme, aber mit einer gewissen Liebenswürdigkeit und Schönheit des menschlichen Darstellens. Ich bedanke mich für das Interview. Radio Marabu. Europe's alternative music.